Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie nehmen an einer Dampferschifffahrt auf dem Rhein teil. Schönen guten Morgen, liebe Gäste. Hallo Kinder. Ich bin Kapitän Gerd Mainzer und ich begrüße Sie hier auf der Tagesdampferfahrt von Boppard nach Rüdesheim. Sie befinden sich auf dem zurzeit neuesten Schiff der Lorelei-Linie Weinand, der Lorelei Elegance, gebaut im Jahr 2009. Sie haben sich für eine altbewährte Reederei entschieden. Denn die Linie Weinand betreibt bereits seit über 100 Jahren die Personenbeförderung auf dem Rhein. Die Strecke, die wir befahren werden, führt vorbei an Bad Salzig mit seinem beliebten Kurpark, an St. Goershausen mit der Ruine Katz, die ist aber leider nicht zur Besichtigung freigegeben, und der Burg Maus, auf der regelmäßig Vogelflugschauen stattfinden. Von dort hat man übrigens auch Ausblick auf die gegenüberliegende Burg Rheinfels. Wir passieren ebenfalls das romantische Bacharach mit der Burg Stalleck, die heute als eine der schönsten Jugendherbergen im Rheintal gilt. Über Bacharach hat schon der französische Schriftsteller Victor Hugo im 19. Jahrhundert geschrieben, dass es eine der schönsten Städte der Welt ist. Unsere Fahrt dauert 3 Stunden und 45 Minuten. In Rüdesheim haben Sie dann etwa 3 Stunden Aufenthalt. Dort haben Sie die Möglichkeit, Siegfrieds mechanisches Musikkabinett, das Niederwalddenkmal oder die Drosselgasse zu besuchen. Um 16 Uhr brechen wir dann zur Rückfahrt auf. So, kommen wir nun zum Praktischen. Auf dem Dampfer können Sie an der Bar Kaffee und verschiedene andere warme und kalte Getränke kaufen und sich mit einem kleinen Snack versorgen. Oder Sie besuchen unser Bordrestaurant. Dort können Sie deftige warme Mahlzeiten aus der Bordküche und bekömmliche Weine vom Mittelrhein genießen. Leider ist das Rauchen sowohl in den Innenräumen als auch auf den Freidecks verboten. Nur in der Raucherkabine rechts hinter dem Restaurant ist es gestattet. Die Toiletten befinden sich im Innenraum links von der Bar. Schauen Sie jetzt bitte nach links und lassen Sie sich von dem einzigartigen Panorama faszinieren. Sie sehen vor sich den berühmten Lorelei-Felsen, der zum UNESCO-Welterbe zählt. Nach der Legende ist Lorelei der Name einer Nixe auf dem Felsen, die sich ihre langen, goldenen Haare kämmte und dabei mit ihrem Gesang die Schiffe anzog. Die achteten trotz der gefährlichen Strömung nicht mehr auf den Kurs. Und